Aufgabe: Clowntheater. Asa und Oso spielen gern Theater und zeigen dabei starke Gefühle. Spielt die Clownssätze mit verschiedenen Gefühlen nach. Zum Beispiel fröhlich, lachend, traurig, wütend, müde, aufgeregt, ängstlich oder fragend. Was fällt euch dabei auf? Wie wirken die Sätze auf euch? Was ist besonders betont?